cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Monero Mumble, also die Folge 003 haben wir heute, die inoffiziell vierte Folge. Mit mir dabei sind wieder wie immer Grisha und Till. Hallo, hallo. Servus, Leute. Wir haben jetzt anderthalb spannende Monate erlebt. Die letzte Folge haben wir Anfang März aufgenommen und es ist viel passiert im Monero-Universum und das werden wir jetzt mal zusammen rekapitulieren. Genau, die größte Neuigkeit, die eigentlich passiert ist, war, wir haben eine Hardfork gehabt am 6. April, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, ein offizielles Upgrade zu dem Monero-Protokoll, für das man auch seine Software aktualisieren muss. Also für jeden, der das jetzt noch nicht gemacht haben sollte, ganz dringend schnell auf getmonero.org gehen und sich da die neueste Wallet-Software runterladen. Das ist die Version 0.12 oder so, oder 0.12.00. Heißt Lithium Luna und ja, bringt auch einige neue Funktionen mit. Genau, wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, dass da ASICs um die Ecke stehen. Und dass Monero sich ja eigentlich jetzt nicht mit ASICs identifizieren kann und für die Dezentralisierung des Minings die ASICs kaputt machen wollte. Und das haben sie jetzt auch tatsächlich gemacht mit der Hardfork. Und was da passiert ist, ist der Proof-of-Work-Algorithmus, den die Miner durchlaufen müssen, um Blöcke zu validieren, wurde leicht verändert. Und das Gute daran ist, oder das Problem, was ASICs haben, ist, das ist eine Platine, die extra für einen Proof-of-Work-Algorithmus designt wurde und auch ich glaube, die werden gelasert, oder? Wisst ihr da was? Nö, ich weiß nichts, aber okay, ja, das sind auf jeden Fall dumme Schaltungen. Genau, das ist einfach eine Maschine, die für den einen Proof-of-Work-Algorithmus optimiert ist, die den ganzen Tag nur das eine Ding kann und da drin halt super effizient ist. Und jetzt wurde der Proof-of-Work-Algorithmus getweakt und damit sind alle ASICs, die Bitmain hergestellt hat, unbrauchbar geworden für die aktuelle Monero-Blockchain. Und was wir gesehen haben, das war ziemlich krass nach der Hardfork, die Hashrate ist ziemlich hart gefallen. Von über einem Gigahash auf, glaube ich, 1,1. Von 1,1 Gigahashs auf, ich meine, das Niedrigste, was ich gelesen habe, waren 166 Megahashes. Wow, okay. Also kann man sagen, quasi um ein Gigahash ist die Hashrate gefallen. Ja, krass. Oder 80%. Ne? Ja, da hat sich das dann, das Solo-Mining oder Hobby-Mining hat sich dann nochmal wieder richtig gelohnt, oder? Ja, ich war auf jeden Fall dabei beim Solo-Mining, habe aber leider kein Glück gehabt. Ja, es ist wie, wenn man die Angel ganz weit auswirft und hofft, dass was Großes beißt. Habt ihr es versucht mit Solo-Mining? Nee, also ich habe ja nur ein MacBook, deswegen, ich habe irgendwann mal in die Telegram-Gruppe reingefragt, ob sich das lohnt mit einem MacBook und ich wurde so leicht ausgelacht, deswegen habe ich da nichts probiert. Ich habe auch der einzige Rechner, mit dem es sich gelohnt hätte, der ist defekt. Unglücklich, ja. Ja. Genau, mittlerweile haben wir die Hashrate wieder ein bisschen recovern können. Wir sind jetzt so um die 500 Megahashes rum, gerade ein bisschen drunter. Das heißt, sind die Botnetze schon wieder online? Eigentlich schon, oder? Ja, ich denke zwar schon auch, aber dadurch, dass die Hashrate so gefallen ist, ist es natürlich viel lukrativer geworden, Monero zu minen. Und weil auch schon die ersten ASICs für Ethereum, wie heißt der Algorithmus von denen? ETH-Hash oder so? Ja, da weiß ich jetzt was, keine Ahnung. Bei Ethereum gibt es auf jeden Fall auch schon ASICs. Ja. Und für die normalen Miner wurde es natürlich auch unprofitabler und die sind jetzt einfach auf den nächstprofitableren GPU-Mining-Coin umgestiegen und das ist halt nun mal Monero. Und jetzt haben wir die ganzen Ethereum-Miner halt bei uns mit dabei. Aber ist ja in Ordnung, ne? Genau. Was sie letztendlich machen, ist, sie stärken das Netzwerk. Genau. Ja, außerdem Proof-of-Work-Tweak sind auch noch jetzt Multisignaturen im Maincode live. Und also das Problem mit Multisignatur ist, ich bin ja ein GUI-Nutzer. Das heißt, ich nutze die Graphic User Interface Wallet, also die Wallet mit Knöpfen und mit schönen Farben und so. Und da ist Multisignatur, soweit ich das jetzt festgestellt habe, noch nicht mit drin. Wenn man das benutzen möchte, dann muss man den Client benutzen, also die Kommandozeile. Aber was man in der GUI benutzen kann, sind die Subadressen. Und das finde ich auch eine super Funktion, super, dass wir das, dass wir das endlich haben, weil man kann halt für jeden Zweck eine eigene Adresse generieren. Man kann sich, wenn man, 100 Adressen hat, dann kann man sich die schönste raussuchen und sagen, so, das ist jetzt meine offizielle Adresse und genau. Ja, übrigens, ich glaube, das CLI bei heißt nicht, steht nicht für Client, sondern steht für Command Line Interface. Oh, okay. Wieder was aber gelernt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber das würde ja auch Sinn machen, oder? Mhm. Ja. Also generell bei Linux und auch bei Mac ist ja die Kommandozeile, ist ja das Command Line Interface CLI. Okay, alles klar. Ja gut, dann ist es das. Die Clients sind ja beides. Also sowohl die GUI als auch die Command Line. Also ich merke, ihr habt eure Clients schon alle geupdatet auf die neueste Version. Ja, muss. Ja, ich leider noch nicht, wegen defekter Rechner. Aber dann auch direkt die Frage, das heißt, ich kann aber mit einem Seed, kann ich alle Adressen wiederherstellen? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Moment mal, aber wie funktioniert das dann? Ja, du hast ja eine Masteradresse, von der die anderen abgeleitet werden, ne? Ja, aber woher weißt du mit dem Seed, welche das sind? Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das hierarchisch. Also stellt die erste Adresse wieder her und davon leiten sich alle anderen ab. Das heißt, die sind nicht zufallsgeneriert, die Subadressen, sondern die sind hierarchisch aufgebaut. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die Subadressen quasi Prüfsummen von vorhergehenden Adressen sind. Mhm. Heißt das denn dann, wenn ich jemals meine Primary, also die Adresse, die Subadressen fangen alle mit einer 8 an und die Wallet-Adresse, die Primary-Adresse fängt immer mit einer 4 an. Heißt es dann, wenn ich einmal meine Primary-Adresse gepublished habe, wenn ich die im Internet veröffentlicht habe und dann poste ich auch noch eine Subadresse, die aus dieser Primary-Adresse generiert ist, dass auch andere Leute in der Lage sind festzustellen, dass diese Subadresse von der Primary kommt? Nee, weil diese Subadressen werden nicht von deinem Public Key generiert, sondern aus deinem Private Key. Ah, okay. Super interessant. Cool. Kommen wir zu noch einer Sache, die bei dem Update enthalten ist, und das sind die Fluffy Blocks. Fluffy Blocks, vielleicht erkläre ich mal. Ein Fluffy Block enthält nur den Block Header, ein Index an Transaktionen, die in der synchronisierten Node fehlen. Die sind damit viel leichter, viel kleiner und die Blockchain wird somit viel schneller synchronisiert. Aha, interessant. Okay, das heißt, der Prozess, den ich unten links in meiner GUI sehe, betrifft das sowohl mich als Full Node oder auch wenn ich eine Remote Node habe? Weißt du das? Das betrifft dich nur als Full Node. Es geht halt darum, dass nicht der ganze Inhalt runtergeladen wird, sondern wirklich nur der Block-Header. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe es auf jeden Fall gemerkt, es ist deutlich schneller, seine Wallet zu synchronisieren. Vor allen Dingen, ich hatte noch ein Electroneum-Wallet am Laufen, diesen ja nicht geforkt, die sind ja immer noch bei der 11er-Version von Monero. Mhm. Also die haben ja also das Update von Monero übernommen auf 0.11, aber Monero ist auf 0.12 mittlerweile, die sind noch nicht so weit. Und das dauert locker dreimal so lange oder so. Ja. Okay, wow, ja. Und hat Electroneum jetzt nicht auch das Problem, dass sie den alten Proof of Work noch haben? Haben die den gleichen Proof of Work wie Monero oder einen anderen? Die haben noch den alten. Und das heißt, die sind auch voll mit ASIC-Minern. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja dann profitabler für die. Das bringt uns eigentlich auch gleich schon zum nächsten Punkt. Wir hatten jetzt super viele ASICs, die an Monero gemeint haben. Ja, wir hatten das vorhin gesagt mit dem 1 Giga Hash und jetzt ist der Proof of Work Algorithmus geändert worden. Die sind alle unbrauchbar geworden Und ja, das hat so ein bisschen Chaos geführt, denn normalerweise, wenn Monero eine Hardfork durchführt, dann upgraden alle ihre Software und es gibt sozusagen einen Chain-Split. Das heißt, die Blockchain teilt sich und auf der Hardfork, also auf der neuen Chain, gelten andere Regeln, die mit der alten Chain inkompatibel sind. Und das heißt, das ist wie so eine Gabelung, ne? Deswegen heißt es auch Fork, wie so eine Weggabelung und der eine geht jetzt links und der andere geht rechts. So, Monero ist rechts gegangen, hat die Upgrades, Multisignatur, Subadressen, Fluffy Blocks und den Proof-of-Work-Algorithmus eingebaut und die alte Chain ist nicht wie sonst einfach im Nichts verschwunden oder gestorben, weil die halt keiner mehr gemeint hat, sondern diese alte Chain wurde weiter gemeint oder wird weiter gemeint und hat sogar teilweise, also mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber teilweise hatte die mehr Hashrate als das Original Monero. Und ja, jetzt ist ein bisschen Spekulation, was da hinter den Kulissen passiert. Ich erzähle einfach mal so, was eine Interpretation von dem Ganzen ist. Ich glaube, Bitmain, die ja die ASICs hergestellt haben, haben die schon am Laufen gehabt, bevor sie die auf den Markt geworfen haben. Das war dann eher so, Monero announced den Proof-of-Work-Change und dann kommt Bitmain in Zugzwang, weil sie merken, oh scheiße, unsere ASICs sind bald Briefbeschwerer und dann fangen die ja, und dann haben sie halt gesagt, okay, was machen wir? Wir tun jetzt so, als ob die alte Chain weitergeführt wird, erfinden da einen tollen, coolen Namen für. Und sie haben nicht nur einen erfunden, sie haben gleich vier Namen erfunden. Das ist einmal Monero Original, Monero Zero und zweimal Monero Classic mit unterschiedlicher Schreibweise. Einmal mit einem Bindestrich und einmal ohne. Aber das ist alles die gleiche Chain. Das heißt, die Coins, in Anführungszeichen, sind kompatibel untereinander. Letztendlich ist es natürlich der gleiche Coin. Und ja, also wenn man jetzt ganz weit gehen möchte, dann könnte man sagen, das gleiche haben sie mit Bitcoin Cash auch schon gemacht, ne? Weil SegWit ja hier den ASIC-Boost kaputt gemacht hat von ihnen und dann haben sie sich gesagt, ja nee, dann machen wir einfach unsere eigene Chain weiter und auf der funktioniert das noch. Genau, das wollten sie jetzt vielleicht wohl mit Monero auch machen. Nur ist halt, sind die alle Entwickler vom Monero-Projekt weitergezogen jetzt auf die neue Chain und für die alte Chain, ich weiß nicht, ob die Coins irgendwo gehandelt werden, ist es auf jeden Fall nicht das richtige Monero und man ist auch, glaube ich, besser getan, wenn man die alte Chain einfach ignoriert. Gibt es denn da überhaupt Wallets für diese ganzen Altcoins? Also du kannst die Client-Version 11 benutzen, 11.1. Die ganz offizielle. Achso, die haben sie einfach weitergeführt. Ja, die läuft ja weiter. Wenn du nach der Hardfork nicht updatest, sondern die alte Version der Software weiter benutzt, dann bist du nach wie vor auf der alten Chain. Ja. Genau. Und die wird jetzt ja von Bitmain genutzt, hauptsächlich. Ja, also Bitmain sind diejenigen, die ASICs herstellen und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass die halt die ASICs auch schon benutzt haben, bevor sie die zum Verkauf angeboten haben und durch den Proof-of-Work-Change sind sie halt wirklich, ja, unter Druck geraten und mussten dann irgendwas machen. Aber was ja ein bisschen seltsam ist, dass sie gleich mehrere Altcoins quasi daraus geforkt haben, wobei du ja sagst, es ist eine Kette mit nur vier Namen. Genau. Also genau, es sind keine vier Forks, sondern es ist die alte Chain einfach und da gibt es ja Verwirrung um die Namen. Um das mal simpel zu sagen. Ja, das macht auch echt keinen Sinn, wenn die alle auf der gleichen Chain sind. Bist du sicher, dass sie nicht einfach die alte Chain auch mehrfach geforkt haben? Ja, ich bin mir sicher, dass die, weil da habe ich echt extra noch eins auf den Deckel bekommen von der einen Telegram-Gruppe, weil ich da in dem ersten Artikel, wir verlinken die natürlich auch in den Shownotes, und es geht hier um Artikel von BTC Echo, habe ich geschrieben, dass es eben jetzt vier oder fünf verschiedene Forks gibt. Aber es ist halt, man darf nicht von Coins reden, man muss eher von Blockchains reden. Und da gibt's halt einmal die Blockchain Version 6 und dann, das ist die alte, die jetzt bis zum 6. April die aktuelle war. Und jetzt gibt's halt die neue, ab dem 6. April die Version 7 und das ist die neue Chain. Ja, okay. Genau. Und ja, also das ist eigentlich auch schon das gleiche Thema wieder wie Monero V. Wenn man jetzt die gleichen Outputs auf beiden Ketten bewegt, das kann man ja machen, ja, dass ich jetzt einmal die GUI-Version 11.1 starte und einmal starte ich die GUI-Version 12 und dann habe ich eigentlich mit dem gleichen Seed, habe ich auf beiden Wallets die gleichen Bestände. Wenn ich jetzt eine Transaktion von der alten Wallet mache und eine Transaktion von der neuen mache, ich sag mal, ich churn einfach, das heißt, ich schicke mir selber mein Geld, dann haben wir das Key-Image-Reuse-Problem, dass es halt so ist, ein Beobachter, der nur die Blockchain von Monero sieht, erkennt das Key-Image auf beiden Blockchains, weil das Key-Image ist immer, also das ist identisch für die Outputs und es sorgt praktisch dafür, dass jeder Output nur einmal ausgegeben wird und wenn jetzt ein Key-Image doppelt vorkommen würde auf der gleichen Chain, die Miner, oh, hier möchte jemand versuchen, einen Output auszugeben, der schon ausgegeben wurde und den dann natürlich zurückweisen. Wenn das aber auf zwei unterschiedlichen Chains passiert, dann sind natürlich beide Transaktionen valide, nur jemand, ja, ein böser Beobachter kann dann halt feststellen, welcher Output in den jeweiligen Transaktionen der wahre Output war, weil es ist so, wenn ich jetzt eine Transaktion mache, dann sucht er sich die Mix-Ins, also die anderen Transaktionen in der Ringsignatur sucht er sich zufällig aus und das heißt, auf der alten Chain habe ich vier andere Mix-Ins, weil wir da eine Ring-Size von 5 hatten. Auf der neuen Chain ist die Ring-Size jetzt 7 geworden, also ein bisschen erhöht. Aber ein Output kommt in beiden vor. Und das bedeutet halt, dass dieser eine Output der richtige ist. Und man erkennt den halt an dem gleichen Key-Image. Und was das letztendlich macht, ist, es zerstört die Privatsphäre des Senders in der Transaktion. Mhm. Auf beiden Ketten. Und das Problem entwickelt sich praktisch noch weiter, wenn jetzt ich nur die neue Chain benutze, aber ich benutze für meine Mix-In-Transaktion ebenso einen Decoy von einer Person, die auf beiden Ketten den gleichen Output ausgegeben hat und damit ihren Output eigentlich invalidiert hat. Alex, vielleicht erklärst du kurz noch, was ein Decoy ist. Okay, also in Monero gibt's ja die sogenannten Ringsignaturen und eine Ringsignatur besteht aus einer Anzahl von Leuten, die alle gleich wahrscheinlich der wahre Spender des Outputs sind. Und genau, die schließen sich dann praktisch zusammen zu einer Ringsignatur und man weiß halt nicht, wer der wahre ist. Und wenn die Ringsignatur jetzt eine Größe 5 hat, dann ist der wahre Spender mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/5. Also ist jeder Output mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/5 der wahre Spender. Wenn die Ring-Size 7 ist, dann bin ich halt mit der Wahrscheinlichkeit von 1/7 der wahre Spender. Und wenn ich jetzt einen Decoy benutze, also eine Partei zu mir in die Ringsignatur hole, die invalidiert ist, dann könnte ich es auch genauso gut lassen. Also wenn ich jetzt eine Ring-Size von 7 habe und da ist ein Decoy dabei, der invalide ist, weil man halt beweisen kann, dass der Output schon ausgegeben wurde, dann reduziere ich Ringgröße effektiv von 7 auf 6. Wenn das jetzt mit einem passiert, kann man sagen, okay, ist jetzt nicht so tragisch, aber wenn ich jetzt halt 5 Decoys hätte, die falsch wären, dann hätte ich nur noch eine Ring-Size von 2. Und dann ist es halt 50-50. Und im schlimmsten Fall de-anonymisiere ich meine eigene Transaktion mit 6 invaliden Decoys. Das heißt, mein Decoy ist auch schon wieder klar identifizierbar und dann hat man so eine Kettenreaktion. Wenn mein Decoy jetzt wieder in einer anderen Ringsignatur benutzt wird, dann verursacht er das gleiche Problem. Wir haben ja schon in der letzten Episode gesagt, wir raten natürlich allen, Abstand zu halten von diesen Scam-Forks. Einfach um die Sicherheit des Netzwerks, aber auch die eigene Sicherheit zu erhöhen. Man hat Monero ja nicht, oder im besten Fall ja nicht, um irgendwie möglichst aus jedem Fork noch ein bisschen gratis Geld zu schöpfen, sondern man benutzt Monero ja für die Privacy. Genau. Ja, und da möchte ich eigentlich auch nur noch mal das betonen, was Grisha gerade gesagt hat. Einfach nicht benutzen. Einfach die Wallet upgraden. Ihr könnt noch einen Churn machen. Ja, das heißt, ihr schickt euch einfach an eure eigene Adresse das Geld. Das heißt, ihr vergrößert sozusagen den Baum an Decoys. Ihr bewegt euch einen Schritt weiter von der Ursprungsquelle und damit tut ihr dem Netzwerk was Gutes, weil ihr halt in der Transaktion einen neuen Decoy generiert, der auf jeden Fall valide ist, und damit gebt ihr der anderen Person praktisch auch mehr Sicherheit. Ich habe vorhin noch kurz in diesen Monero, was ist das, Sunday Coffee Talk Chat reingehört oder so. Ich glaube, der war gestern sogar. Und da haben die auch über diese Problematik geredet und auch ein paar interessante Aspekte oder ein paar interessante Antworten auf so eine Problematik gegeben. Aber keine Ahnung, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Aber ich verlinke es in den Shownotes auf jeden Fall, da kann man sich das anschauen. Super, jetzt gibt es aber noch weitere Forks, stimmt's? Ja, Monero V ist geforkt vor einer Woche oder so. Am Anfang Mai hatten die, glaube ich, den Snapshot und also echt lächerlich. Ich habe da mal auf Twitter einen von den Shills, von den Sock Puppets angeschrieben und so gefragt, ja, wo ist denn der Code von der Wallet und so. Und das kam halt nichts. Es kam halt, weiß nicht, ich hätte, weil wenn ich so eine Frage stelle, dann möchte ich einfach nur einen Link geschickt bekommen und sagen, hier ist der Code, kannst du dir durchlesen. Aber sowas kommt halt nicht, sondern es kommt dann nur so atomonymen Attacken irgendwie gegen mich selber und so. Und ich würde einfach abraten, eine Software zu benutzen, wo der Code nicht offen ist. Und im schlimmsten Fall, ne, man gibt den Seed ein und hat dann keine Monero mehr, weil ein Angreifer den Seed selber bei sich eingibt und da alles abzieht. Jetzt gibt's aber noch mehr Forks, oder? Ja. Davon weiß ich nichts. Was ist denn mit Monero Cash? Keine Ahnung, habe ich zuerst, oder ja, du hast es vorhin, glaube ich, auch erwähnt, aber weiß ich jetzt nicht, ja, was die machen gibt's, wollen. Gibt's wirklich? Ich erwähne kurz den Link, aber ich bitte nicht drauf zu gehen. Das ist monero.c.org und da lädt man ein Wallet runter, gibt den Seed ein und dann sieht man auf der aktuellen Monero-Chain, dass dein Geld plötzlich weg ist. Gehostet in Holland, ursprünglich aus Rumänien. Ja. Okay, krass, ja. Haltet euch fern von diesen Scam-Forks. Ja, am besten immer auf getmonero.org die Software runterladen und wenn ihr euch das zutraut, ich kann es nur stark empfehlen, verifiziert, bevor ihr sie installiert, den Binärcode, den ihr euch runtergeladen habt. Da gibt es auch eine Anleitung dazu, die knallen wir auch noch in die Shownotes. Und damit könnt ihr dann kryptografisch sicherstellen, dass die Software wirklich die Software ist, die ihr ausführen wollt. Dass da keiner dazwischen war, der noch irgendwas reingeschrieben hat oder der euch eine andere Datei untergejubelt hat. Richtig. Ich mache das auch immer. Das geht gar nicht, also ist gar nicht so schwer. Genau. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann geht es relativ leicht von der Hand beim nächsten Mal. Monero Hardware Wallet. Wie sieht's denn aus bei Ledger? Wann kommt der denn endlich, Monero, auf den Ledger? Was ich gehört habe, ist, von Moneros Seite ist alles fertig. Sie warten jetzt praktisch nur noch auf das Ledger Firmware Update, um halt das für das Mainnet auch verfügbar zu stellen, was man jetzt schon machen kann. Und da gibt's auch schon den ein oder anderen Post auf Reddit, dass man halt das Dev Kit sich installiert, die Developer Edition, und dann kann man das auch jetzt schon benutzen. Ist natürlich noch nicht alles in Stein gemeißelt und so, immer mit Vorsicht genießen, vielleicht nicht jetzt die Altersvorsorge da drauf schieben. Aber zum Ausprobieren und Rumspielen ist das vielleicht ganz gut. Aber was es auch gibt, es gibt ja mehrere Efforts, eine Hardware-Wallet für Monero zu kreieren. Und vielleicht sage ich das nur mal ganz kurz dazu. Es ist so schwierig für Monero eine Hardware-Wallet zu machen, weil es bis jetzt noch keine gibt. Bei Bitcoin gab es früher auch keine Hardware-Wallets und dann gab es halt irgendwann mal eine und dann kann man das halt relativ leicht replizieren und für alle Bitcoin-Forks ist es relativ easy dann auch zu integrieren. Aber weil Monero halt von Grund auf ein eigenes Protokoll ist, mit eigener Codebase und nichts mit Bitcoin zu tun hat, muss man da halt auch von Null anfangen, wenn man eine Hardware-Wallet kreieren möchte. Und deswegen sind da halt viele Projekte wie Ledger und Trezor dran hängen geblieben oder zurückgeschreckt vor. Und es hat jetzt sehr lange gedauert. Aber es scheint wirklich kurz davor zu sein, dass wir Hardware-Wallets ohne Ende haben, weil das Monero Forum Funding System hat jetzt vor ein paar Tagen den Schritt 6 von 6 erledigt in ihrer Roadmap. Und was das war, ist ein Community-Crowdfunded-Projekt für die Konzipierung einer Hardware-Wallet. Und das scheint erfolgreich gewesen zu sein. Also da wird ja auch schon länger dran gearbeitet. Und also ich habe da auch die ersten Basteleien gesehen. Und inzwischen sind sie ja wirklich schon so auf einem verkaufsfähigen Produktniveau, wenn ich das richtig sehe. Ja, es gibt ein Video auf Vimeo, wo sie die einzelnen Typen... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das war jetzt nur noch mal der Link, den ich dazu gefunden hatte. Also unter tiger.getmonero.org, da ist wohl dieses Community-Projekt. Wird kurze da Frage, steht da eine Firma dahinter oder ist das eine private Person? Nee, das ist halt wirklich, also die haben angefangen, ich habe das gesehen, das konntest du auch unter Reddit ganz gut verfolgen, wie die halt so von den ersten Basteleien mit, mit einzelnen Platinen so langsam sich zu einem fertigen Produkt hingearbeitet haben. Und ich meine, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war auf dem letzten Chaos Communication Congress, also Jahresende 2017, wurden da auch noch mal so Hardware-Hacks irgendwie vorgeführt, die da auch schon funktionsfähig waren. Boah, wow. Aber halt wirklich so gebastelte Dinger und keine fertigen Produkte, wie das hier auf dem Bild zu sehen ist. Das sieht richtig cool aus, diese Mockups. Ja. Bisschen wie so ein MP4-Player aus 2008. Ja, genau. Haben die sogar einen USB-Type-C-Connector? Ja. So sieht's aus. Aber das würde ich ja auch schon 2018 erwarten. Ne? Ich bin da immer richtig happy, wenn ich Produkte mit USB-Type-C sehe. Ja, also wer jetzt kein USB-Type-C dran bringt, ich laufe doch nicht in Zukunft. Ich kaufe mir doch jetzt nicht ein Produkt, damit jetzt einen Adapter anschließen kann. Ja, genau. Und wer sich einfach dran gewöhnt hat, nicht mehr oben und unten vertauschen zu können, ja, Kann auch nichts anderes mehr. Ja, nee, ich bin großer Fan davon. Und ja, was das Forum Funding System auch gemacht hat, ist, die machen halt, so wie ich das verstanden habe, den Fortschritt Open Source. Das heißt, auch andere Projekte können sich dann die Implementierung aneignen, praktisch schon ihr eigenes Produkt rausbringen. Also ihre eigene Implementierung der Hardware-Wallet sozusagen. Ja, ist nicht schlecht. Monero ist echt so viel Open Source. Und eigentlich denke ich mir manchmal, da stecken so geniale Sachen dahinter. Eigentlich will ich gar nicht, dass andere Leute das auch klauen könnten. Oder was heißt klauen, benutzen könnten. Jetzt machen wir so einen tollen ASIC-Fork und dann kommen so Coins wie Electroneum und versuchen das einfach uns auch zu benutzen. Aber ist ja auch in Ordnung, dass das eben, so ist das halt normal. Ja, auch geil, ne, dass Monero wie ihre Hardfork nach hinten verschoben hat, hinter die Hardfork von Monero, damit sie halt auch noch den Proof of Work change ja. Und die neuen Features damit reinbekommen. Hatte von euch in der letzten Zeit jemand Geburtstag? Ich nicht, ne? Aber ich kann mich an nichts erinnern. Okay, aber Monero hatte doch Geburtstag, oder? Ja, der beste Freund Monero, genau. Ist 4 Jahre alt geworden. 4 ist er geworden. Sehr schön. Damit meint man der erste Block von unserer Chain, oder? Genau, also am 18. April 2014 hat Thankful for Today die Bitmonero gestartet und den Genesis-Block gemeint. Und wenige Tage später, ich meine am 22. hat dann Fluffy Pony und Co., also die Stewards sozusagen des Monero-Projekts, Monero von Thankful for Today weggeforkt, weil er halt nicht auf die Community im Bitcoin-Talk gehört hat. Und ja, seitdem gibt es, also Monero gibt es seit dem 18. April eigentlich. Hat man jemals wieder was gehört von Thankful for Today? Also nicht, dass ich wüsste, ich bin da jetzt nicht super up-to-date, aber der ist auf jeden Fall auch anonym komplett. Ja, genauso wie die Person oder die Personen, die das Cryptonote White Paper veröffentlicht haben. Ne? Genau, und wie Satoshi Nakamoto. Nicolas von Saberhagen heißt der. Ah, genau, ja. Krasser Name, oder? Ja, auch wieder das NS kommt oft vor. Okay. Ja, genau. Was auch Neuigkeit ist, oder wir haben jetzt 16 Millionen Coins emitted. Ja. Von 18 Millionen bis zur Hardcap, oder? 2023 ist die, fängt ja die Tail Emission an und ich glaube, bis dahin haben wir 18 Millionen Coins. Jo. Ja. 18,132. Und dann geht ja die Tail Emission los und Leute, also das fand ich, das habe ich im letzten Monat gelernt, das fand ich super spannend. Da bin ich im Stack Exchange auf einen Eintrag gestoßen, der die Tail Emission erklärt hat oder gefragt hat, warum haben wir die? Und dann stand auf der einen Seite da, ja, wegen unserer dynamischen Block Size und als Anreiz für Miner. Und auf der anderen Seite hat dann Smooth, glaube ich, geschrieben, dass die Coin Menge, also die Geldmenge in Monero nicht unendlich ist, wie man oft annimmt. Also das heißt nicht, es wird nicht irgendwann 100 Millionen Monero geben, sondern man geht von der Annahme aus, dass ein bestimmter Anteil der Private Keys durch Tod oder Fahrlässigkeit oder sonst irgendwas halt verloren geht. Und das bedeutet, irgendwann kommen wir zu einem Equilibrium, wo der Prozentsatz an verlorenen Keys pro Jahr gleich ist mit dem Prozentsatz an neuen Coins, die reinkommen. Und dann erreichen wir sozusagen dann pendelt sich ein Steady Supply ein. Und wenn wir jetzt annehmen, dass 0,5% aller Private Keys pro Jahr verloren gehen, dann wird Monero ein Limit von ungefähr 30 Millionen XMR haben. Okay. Also ich würde es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, das hatten wir auch in der Episode schon mal angesprochen. Ja, dass das ja okay. Genau, also es war durchaus von Anfang an so gedacht, dass eben auch verlorene Coins, also bei Bitcoin ist es ja genau andersrum, dadurch, dass es eben fix gedeckelt ist auf diese 21 Millionen. Das heißt, jeder Coin, der verloren ist, ist für immer verloren und es wird nie wieder etwas nachkommen. Und das hat man eben bei Monero mit der Tail Emission nicht. Genau, ja, so viel dazu. Dann haben wir noch FSA Japan. Also Japan ist gerade so ein bisschen dabei, sich gegen Privacy Coins zu wehren. Die haben nämlich jetzt Anfang des Jahres war, glaube ich, ein Hack von einem Exchange in Japan, der Coincheck heißt. Und ja, dieser Exchange wollte sich jetzt um eine Lizenz bewerben und der Regulator in Japan gibt die Lizenzen für Exchanges halt nur aus, wenn kein Dash, kein Zcash und kein Monero auf den Exchanges gehandelt wird. Das heißt, sie verbieten es nicht wirklich, aber sie spielen ihre Macht aus, um das so unangenehm wie möglich zu machen. Gibt es da auch eine Begründung zu? Oder ja, ist das einfach Geldwäsche so natürlich. Beschlossen man möchte Geldwäsche vermeiden. Ja, das ist ziemlich schlecht. Ja, das ist ja, ne, also Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, das sind ja immer die beiden Argumente, die kommen, sobald man Privacy-Coins ins Spiel bringt. Leider, leider. Und also ich glaube, damit schießen sie sich letztendlich nur ins eigene Bein, weil halt, ich meine, Binance war doch mal in Japan, die wollen ja weg oder sind schon weg. Und ja, genau. Ziehen nach Malta, ne? Und ja, was sie letztendlich machen ist, sie regulieren sich halt raus aus dem Markt, der sehr vielversprechend und Potenzial geladen ist. Und Fluffy Pony hat dann noch ein bisschen getwittert dazu. Und zwar hat er ein verändertes Zitat von Martin Niemöller getwittert. Also Martin Niemöller war einer aus der in der Nazi-Zeit ich lese es kurz vor, das geschrieben hat, First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Dann kommen sie für die Trade Unionist und er sagt nichts. Dann kommen sie für die Juden und er sagt nichts, weil er weder ein Trade Unionist oder noch ein Jude ist. Und dann letztendlich kommen sie für ihn und dann ist niemand mehr da, der ihn verteidigen kann. Und ja, das weitet Fluffy Pony dann auch mit: First they came for Monero and I did not speak up because I was not a Monero holder. And finally they came for Bitcoin and there's no one left to speak for Bitcoin. Ja, das hat sich mitbekommen und also ja, ist halt auch eine uralte Debatte. Ja, ne? Also jetzt nicht so bei Kryptowährungen, aber generell, wenn es um Privacy geht und Verschlüsselung. Ne? Es gab ja damals hier diese Crypto-Wars, da wollte ja Amerika den Export von Verschlüsselungssoftware verbieten. Bis zu einer bestimmten Bitlänge war das verboten. Und ich glaube, das genau, waren lächerliche, lass mich nicht lügen, zwischen 30 und 50 Bit. Aber es ist ja fast schon egal, weil alles unter gut, also 60 Bit waren ja auch ein paar Dekaden. Alles unter 64 Bit kannst du knicken. Ja, ich meine, heute auf jeden Fall, aber damals war es halt auch grenzwertig. Schon damals. Also diese Exportschwelle, die war wirklich schon damals lächerlich. Und aber wisst ihr, was sie dann gemacht haben, um das zu umgehen? Sie haben so Bücher gedruckt. Genau. Und? Und dann einfach ausgeflogen in ein anderes Land rein und da die Bücher eingescannt und compiled. Hm. Das heißt, man kann es nicht aufhalten. Und ich denke auch hier so mit den Exchanges, ja klar, wenn das ein zentralisierter Custodial Exchange ist, dann kann man den regulieren. Aber ich denke, die Zukunft wird nicht das sein, sondern die Zukunft sind Non-Custodial Decentralized Exchanges, wo du eigentlich nur noch einem Protokoll folgst, um entweder einen Käufer oder einen Verkäufer für ein bestimmtes Produkt zu bekommen. Und da gibt's kein Unternehmen, was man belangen könnte, was man sagen könnte, ey, ihr dürft es nicht und wenn ihr es doch macht, dann sperren wir euch alle ein. Wie cool wäre es, wenn man in der Monero GUI Wallet eine dezentrale Exchange über das Tor-Netzwerk laufen hätte oder I2P? Also das Ganze gibt's ja schon, also dieses BISC ist ja genau das. Und ich würde das, also weißt du, wenn du das jetzt mit in die Wallet packst, dann hast du halt wieder sehr viel Komplexität in einem Stück Software. Also ich finde das schon okay, wenn sich da getrennte Teams drum kümmern. Klar schon, aber allgemein, es wäre ja auch richtig einfach für Leute, die einfach nur Monero gerne hätten und sich einfach nur die Wallet runterladen und alles darüber erledigen können. Ja. Also was es ja gibt, ist zum Beispiel bei der iOS Wallet Cake Wallet, die haben Morph-Token integriert. Ich glaube, es ist natürlich kein komplett dezentraler Exchange, weil für einen komplett dezentralen Exchange, eben sowas wie BISC, brauchst du auf der einen Seite non-custodial Multisignaturen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Person oder wenn Person A und B Handel betreiben wollen, dann schließen sie ihre zu handelnden Beträge erstmal in eine Multisignatur-Wallet ein, um eben keine Treuhand zu brauchen. Und nur im Streitfall wird dann praktisch ein Streitschlichter zufällig ausgewählt und entscheidet dann basierend auf der Beweisgrundlage, was passiert ist und entscheidet mit dem dritten Key dann praktisch von der Multisignatur-Wallet. Aber das andere ist, dass du auch eine dezentralisierte Serverstruktur hast. Weil wenn du halt die Server zentralisiert hast, dann kann halt nach wie vor ein SWAT-Team die Tür einbrechen und da alles konfiszieren und hat dann auch die Daten. Oder? Also, das ist doch, Nee, sag du. Das ist doch das Risiko von so zentralisierten Servern. Naja, schon. Richtig verstehe. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass in der Zukunft viel mehr dezentral ablaufen wird. Ja. Das ist halt aber momentan, erst dann, wenn es zu spät ist. Zu spät für was? Wenn jeder merkt, wie hart doch das Leben sein kann mit zentralisierten Diensten. Ja. Wenn jemand mal Geld verliert, wenn jemand überwacht wird und es rausfindet, wenn Leute ins Gefängnis wandern. Ja, also ich meine, allein schon der Vorteil von einer DEX, also einer dezentralen Exchange, ist ja, dass man, dass sie nicht gehackt werden kann. Dass eben nicht sowas wie bei Coincheck passieren kann, wo dann auf einmal mehrere hundert Millionen weg sind. Ja, genau. Also zum einen hast du diesen Honeypot nicht, was Hacking angeht, also Kriminelle. Und zum anderen hast du den Honigtopf nicht für die Ermittlungsbehörden, die halt ein Auge drauf haben wollen. Und das finde ich also, das macht BISC halt auch richtig gut. Es ist halt nicht nur dezentral, sondern auch noch zusätzlich durchs Tor-Netzwerk anonymisiert. Und ja, also die geben sich da technisch Mühe, würde ich sagen. Ist ja auch, wie BISC früher hieß, die haben sich ja umbenannt. BitSquare hießen die früher. Ah, okay. Hm. Ja, und dann Open Bazaar, der andere dezentrale Exchange für digitale, physische Güter und Dienstleistungen, hat jetzt vor kurzem auch ihre Roadmap für 2018 offenbart. Und da haben sie gesagt, dass sie auch in Zukunft Crypto-Pairs listen wollen. Das heißt, man kann auch über die Open-Bazaar-Infrastruktur bald Kryptowährungen handeln. Also bis jetzt war das ja quasi so ein eBay für Kryptowährungen, ne? Open-Bazaar jetzt? Bitte? Open-Bazaar meinst du? Ja, genau. Also Open Bazaar ist wie BISC ein dezentraler Exchange, nur dass du halt vor allem physische Güter, ja, also wenn ich mir jetzt ein T-Shirt kaufen möchte, digitale Güter, wenn ich mir jetzt ein Lied kaufen möchte oder halt Dienstleistungen, wenn ich mir einen Handwerker bestellen kann, kann ich das alles über Open Bazaar machen. Das heißt, ich kann Anzeigen für alles Mögliche reinsetzen. Die sind auch nur so lange offen online, wie ich meinen Open Bazaar Client offen habe. Wenn ich meinen und da läuft praktisch auch eine Tor Node drüber, die sich dann mit dem Netzwerk verbindet. Und wenn ich den Client schließe, dann sind auch meine Angebote offline. Genau. Also ich habe gerade so ein leichtes Déjà-vu. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal angesprochen. Also deswegen, das meine ich so mit eBay. Ne? Also da ging es halt hauptsächlich um Produkte, sowohl physische als auch virtuelle Produkte. Aber Währung, das wäre ja jetzt quasi ganz neu. Ne? Und also rein theoretisch, wenn sie jetzt gesetzlichen Regelungen unterliegen würden, wäre das dann ja auch schon wieder Banking. Nee, also so wie ich das verstehe, ist das einfach nur eine Alternative zu BISC. Ja. Und soweit ich weiß, ist Monero bei BISC im Austausch zu Bitcoin der beliebteste oder der meistgetradeste Coin. Ja, genau. Die haben ja auch einmal im Monat veröffentlichen die ja Zahlen und ich habe das auch so in Erinnerung, dass nach Bitcoin Monero da immer der Top-Coin ist, der gehandelt wird, wobei die Volumina da wirklich gering sind. Ja, leider. Muss man echt sagen. Ja, ist aber auch wirklich keine einfache Software. Ne? Also ich habe selber mal probiert, so den Praxistest gemacht, also wenn ich das jetzt einfach mal vergleiche mit einer Online-Exchange, das ist halt schon ein Unterschied. Und du brauchst auch ein ganz anderes Level an Vertrauen. Ist das Vertrauensproblem dann nicht gelöst? Ja, also das ist halt die Sache, ne? Irgendwie, du kennst die Software nicht, du weißt nicht, wer das Gegenüber ist, von dem du den Coin kaufst. Du weißt halt nur, das ist genauso eine Privatperson wie du selbst. Und ja, ist irgendwie. Es ist was anderes, als wenn man jetzt quasi mit so einer Gänsefüßchen Bank ein Geschäft abwickelt, wie zum Beispiel Poloniex oder so. Ne? Also ich habe da, weiß ich nicht, ich kann das schwer in Worte fassen, aber es ist ein anderes Gefühl. Ja. Das auf jeden Fall. Ich habe BISC auch schon ausprobiert. Der Drawback ist, dass du halt, wenn ich jetzt 0,01 Bitcoin kaufen möchte, dann muss ich erstmal 0,01002 Bitcoin in eine Wallet locken, praktisch die sozusagen als Sicherheitsrücklage dienen, dass falls ich der schickt mir Geld oder der schickt mir Bitcoin, aber ich mache meine SEPA-Überweisung nicht oder so, dass ich dann halt nicht mein Geld verliere, sondern dann bekomme ich halt die Sicherheitsrücklage von der anderen Person und die ist halt ein Ticken mehr als der zu tradende Betrag. Das heißt, man ist dahingehend schon abgesichert, dass wirklich nichts schief gehen kann. Im schlimmsten Fall bekommt man halt den Sicherheitsbetrag. Ja, aber das kann auch nicht die Lösung sein. Ja, es ist halt, wenn du noch keine Bitcoin hast, dann kannst du es noch nicht nutzen. Dann musst du dir erstmal auf irgendwas, ja, Local Bitcoin gibt's ja gar nicht in Deutschland, musst vielleicht nach Österreich fahren, dir da deine erste halbe Bitcoin oder so kaufen, dann ab da kannst du dann praktisch BISC nutzen. Gut, bei BISC kannst du doch schon auch mit Euro Bitcoin kaufen, oder? Ja, aber du, wie gesagt, du musst erstmal schon mal Bitcoin haben, um überhaupt handeln zu können, egal ob in Euro oder in Bitcoin. Also du musst Bitcoin als Sicherheit hinterlegen. Ah, okay. Genau. Also das heißt, du kannst nicht bei Null anfangen und mit Euro deinen ersten Bitcoin da kaufen oder dann was auch immer, sondern du musst schon selber Bitcoin haben, um den als Sicherheit hinterlegen zu können. Okay, Deswegen, genau. Das ist dann auch wieder, also ich habe das ja mal so für einen Kundenbereich, ne? Das ist gar nicht so einfach, den Leuten zu vermitteln, dass sie quasi erst bei einer Online-Exchange sollen sie sich eine kleine Menge Bitcoin kaufen, damit sie dann bei einer privaten Exchange sich die anderen Bitcoins kaufen können. Also das ist auch so vom Mindset her, das kriegt man schwer vermittelt. Ja, und dann haben die relativ begrenzte Handelsbeträge, also im ersten Monat sind es, glaube ich, 0,5 Bitcoin pro Tag. Ja, das heißt, für größere Trader kommt das auch schon mal nicht in Frage. Dann dauern die Trades länger als bei einer zentralisierten Exchange, weil man halt eben direkt mit der anderen Person tauscht und kein Interview hat. Also Binance trade, dann schicke ich ja mein Geld erstmal Binance und dann verwurschteln die das halt intern in ihrer Datenbank, was ich da jetzt gedatet habe. Und erst wenn ich es wieder rausziehe, schicken sie es mir. Und das ist halt hier nicht so, deswegen kann das mal locker eine Woche dauern, wenn man mit Überweisung Bitcoin kaufen kann, weil halt die Überweisung so lange dauert. Wobei das Problem, also hier bei dieser größten deutschen Bitcoin-Börse, hier bei bitcoin.de, hast du das ja genauso, ne? Also das heißt, da überweist du ja auch an dein direktes Gegenüber. Und bitcoin.de friert dann zwar die Menge an Bitcoins, wenn du jetzt kaufen willst, zwar von dessen Konto schon ein, aber du kriegst sie halt auch erst ausbezahlt, wenn alles als bezahlt markiert ist. Ja. Ja, das ist ja ein, wie nennt man das, Börse, Marketplace? Also eben keine Börse, sondern ein Vermittlungsmarktplatz, ne? Also ja, genau, Marketplace, ja. Und nicht Börse, ja. Ja. Das ist die Abgrenzung, genau. Das habe ich mich immer gefragt, wie die Begrifflichkeiten dazu zu ordnen sind. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Aber bei bitcoin.de ist es doch so, dass ich auch nicht meine eigenen, dass ich doch nicht meine Private Keys habe. Nee, aber das ist ja bei grundsätzlich allen Online-Börsen so, ne? Also das heißt, du kaufst da irgendetwas von einer Adresse, die für dich generiert wird und kannst es dann von da aus auf dein Bitcoin-Konto oder Monero-Konto übertragen. Mhm. Also das heißt, bei mir ist es halt so, für den Zeitpunkt zwischen Ankauf und Übertrag auf mein Konto liegt das Kryptogeld halt bei denen. Aber es liegt dann halt an mir, wie schnell ich das da runternehme. Ja. Gute Nachrichten haben wir auch für Monero-User, die jetzt bei verschiedenen Merchants Sachen kaufen können. Zum Beispiel hat mein Lieblings-VPN-Anbieter NordVPN jetzt auch die Zahlungsmöglichkeit für Monero hinzugefügt. Ja, genau. Das ist, und alles, was man braucht, ist eine E-Mail-Adresse, komischerweise. Du meinst jetzt, um die Bestellung abzuschließen? Ja, finde ich eigentlich nicht so cool, aber trotzdem. Du benutzt die E-Mail-Adresse doch auch, um dich bei NordVPN dann anzumelden, in dem Client, ja. Oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich habe noch nie NordVPN benutzt. Ich habe nur gesagt, das ist mein Lieblings-VPN-Anbieter, weil der jetzt Monero benutzt. Okay. Ja. Aber ich habe keine Erfahrung damit. Ich benutze den NordVPN. Ich habe den mir leider letztes Jahr für Fiat-Geld zugelegt. Oh. Damals fanden die noch keine Monero. Ich werde eventuell die nächste Subscription mit Monero bezahlen, aber ich habe da jetzt infolge der Neuigkeit auch ein paar nicht so schöne Informationen gelesen. Also ich habe es noch nicht wirklich intensiv gelesen, deswegen kann ich mich noch nicht final zu äußern, aber halt so nach dem Motto, dass NordVPN schon korrumpiert wurde und man dem eigentlich gar nicht mehr vertrauen kann. Ja, okay. Das wäre natürlich uncool. Das ist auch als Kommentar in dem Reddit-Post. Ich würde vorschlagen, wir machen den, verlinken den einfach auch in den Shownotes. Okay. Ja, und andere Merchants, ich habe nämlich in der letzten Woche, habe ich mir ein paar Monero-T-Shirts bestellt vom Project Coral Reef und dann habe ich mir noch ein Band-T-Shirt von Perfect Circle geholt, auch für Monero. Und also das ging so einfach mit der Bezahlung. Du wählst da einfach aus, ja, ich möchte mit XMR bezahlen, dann läuft es praktisch über Globe, GLOBEE.com. Das ist die Firma vom Ricardo Spagni, also von Fluffy Pony. Und du scannst dann einfach den QR-Code, weil ich eine Wallet auf dem Handy habe, ist es super einfach. Also ich benutze die Cake Wallet für iOS. Und ja. Genau, du scannst einfach den QR-Code, der hat den Betrag schon drin. Die Transaction Fees habe ich per Default auf 0,25x gestellt. Und dann drückt man nur noch auf Senden und fertig. Und dann aktualisiert sich die Website. Es steht da, der Betrag wurde in voll bezahlt und das war's. Das, so einfach kann es sein. Und dabei weiß, und dabei habe ich dem Geld verschickt, ohne meine Identität preisgeben zu müssen. So wie es sein sollte. So sollte es sein, ja. Und ich habe gehört, noch ein Merchant ist in Wien jetzt sein italienisches Restaurant. Ja, richtig. Die auch jetzt, ne? Nur Monero, glaube ich, anbieten. Ja. Hoffentlich geht das weiter so. Da gab es doch auch auf getmonero.org gibt es doch auch eine Seite mit allen Merchants, ne? Ja. Genau. Dieses Könnten wir auch nochmal verlinken. Dieses Project Coral Reef kam ja letztes Jahr um die Weihnachtszeit, wo die Monero-Community und Fluffy Pony eben Geld gespendet haben, um da mehrere Bands vor allem zu kontaktieren, die dann ihren Merchandise auch für Monero verkloppen. Also und das sind coole Bands, ja. Also hier, ich meine allein schon A Perfect Circle, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber dann auch Him, ja, Five Finger Death Punch, Mastodon, Anna Del Rey, also es sind, und da, teilweise kriegt man dann halt wirklich 15%, wenn man mit Monero bezahlt. Also da waren aber auch Künstler bei, wo ich mir fast sicher bin, dass die Künstler selber gar nicht wissen, dass sie dort sind. Ich meine da unter anderem Mariah Carey gesehen zu haben. Ja, genau, Mariah Carey ist da. Schon irgendwie seltsam. Ich habe das vorhin irgendwie in der Gruppe so am Rand mitbekommen, dass eine der Top 5 Lieblings-Kryptowährungen von Katy Perry Monero ist. Ich wusste nicht, dass sie eine Top 5 Kryptowährungsliste hat. Aber das ist vielleicht so der nächste Schritt, dass man die Celebrities langsam on board bekommt und die dann auch ihre Musik und so weiter direkt für Monero verkaufen. Ja, ich meine, an Bord geholt werden sie ja langsam, allerdings mehr als Werbeträger, denn als Konsumenten. Ja. Ja, genau. Aber ich meine. Auch so ein verstörender Trend. Aber allein schon die Außenwirkung ist halt für viele Projekte, ne? Aber das sind halt dann oft die Pump-and-Dump-Schemes, die halt eine Nachricht rausbringen wollen, damit der Kurs wieder in die Höhe schießt. Ja. Ja. Dann sind wir eigentlich schon fast durch mit Themen, oder? Eigentlich schon, ja. Also ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit den Monero Subreddit für mich entdeckt und ich finde die Community da super korrekt, vor allem wenn man sie vergleicht mit so anderen Subreddits. Also r/Bitcoin finde ich schon leicht grenzwertig, teilweise ganz gute Posts, aber teilweise halt auch nur Bcash-Gebäsche. Und ja, das finde ich eigentlich nicht so cool irgendwie, weil man muss jetzt auch nicht immer den anderen schlecht machen, sondern man sollte halt eher versuchen, an sich selber zu arbeiten, sein eigenes Projekt zu verbessern. Und r/BTC ist voll mit Bitcoin Cash Shields, ja, die dann sagen, oh, guck mal, wie dumm die Leute sind, die denken, dass Bitcoin das wahre Bitcoin ist. Und das geht mir so auf den Sack. Ja, aber ehrlich. Und dann gibt's noch r/Cryptocurrencies, wo irgendwie jeder Coin geschillt wird und die Verge-Jünger unterwegs sind. Also. Ja, aber ich glaube, das Problem ist halt auch, je größer die Community wird, desto mehr Leute trittst du dir da ein, die du gar nicht haben willst. Und das kann bei Monero leider genauso passieren. Also im Moment ist es da alles halt noch schön geschmeidig, weil es auch relativ überschaubar ist von der Menge her. Mhm. Ich meine, selbst wenn die Abonnentenzahlen da nach oben gehen, man kennt das ja vielleicht von sich selbst aus anderen Gruppen, nicht jeder, der da abonniert, der schreibt auch was. Mhm. Und dementsprechend die Aktiven, die da jetzt sind, das ist vielleicht wirklich noch so der angenehme Kern. Aber sag mal, wenn der Kurs jetzt eine Null mehr hinten dran hat, dann werden da auch dementsprechend mehr Leute in diesen Kanälen sein und dann wird es auch wieder rauer. Ja. Vermute ich. Ja. Ja, ich finde es ziemlich cool, dass beim Subreddit von Monero die Trader ein eigenes Subreddit haben unter XMR-Trader. Ja. Dann hast du nicht die ganzen Preisspekulanten immer im Monero-Subreddit, wenn du eigentlich ja nur was über News oder irgendwas über Technisches lesen möchtest, ja. Genau, also das Inhaltliche vom Spekulativen zu trennen, das war echt eine clevere Entscheidung. Ja, schon ziemlich gut. Und auch die Memes auszulagern. Also da gibt es ein super Subreddit mit Moonero, also wie der Mond, mit Doppel-O. Ja. Sehr lustig. Hat man auf jeden Fall gute Lacher dabei. Also ich muss auch sagen, als ich mit Monero angefangen habe, es war auch bei mir der Subreddit, wo ich am ersten reingeschaut habe, obwohl ich ja sonst eher Twitter-Nutzer bin, aber inhaltlich war Reddit da tatsächlich immer weit vorne. Der Grund, warum ich zu Monero gekommen bin, war tatsächlich der Subreddit, dass die Community so locker und informativ drauf war. Weil die alle so freundlich waren, habe ich gedacht, so, das ist eine coole Community, das schaue ich mir genauer an. Das im Endeffekt hat das mich zu Monero gebracht. Sehr schön. Das war der Werbeblock. Ja, nee, was ich momentan so ein bisschen als Problem sehe bei der Community ist, dass es so extrem viele Foren gibt. Ne? Da gibt es dann Tiger, da gibt es dann gibt es nicht noch irgendwie so ein anderes Teil, was voll ähnlich ist zu Tiger? Ah, es gibt da unendlich viel. Also bei irgendwie Community auf getmonero.org, die haben da so viele. Also ich finde das auch sehr defragmentiert, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also so viele Kanäle. Was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann für Leute, die sich für die Technologie interessieren und da mehr drüber lernen wollen, ist der Monero Stack Exchange. Da kann man sich ein Konto anlegen und Fragen stellen und in der Regel bekommt man da relativ schnelle und kompetente Antworten. Und es hat ein Reputationssystem drin, das heißt, man hat auch so einen kleinen Gaming-Effekt dabei. Und ja, hochinformativ. Da findest du auf jeden Fall sehr technische Antworten, wenn du die da suchst. Die würdest du bei vielleicht nicht so gut finden wie bei Stack Exchange. Was, wo meinst du nochmal? Bei Stack Exchange kriegst du häufig sehr technisch versierte Antworten, wenn du das möchtest. Und du meinst, du würdest die nicht auf Reddit finden? Ja, nicht in dieser, nicht in dieser Ausführlichkeit. Das gilt übrigens nicht nur für Monero, sondern für ganz viele Softwareprojekte. Also Stack Exchange ist halt wirklich meistens, also bekommt man da die Antworten direkt von den Entwicklern. Das ist sehr empfehlenswert. Genau. Ja, ansonsten haben wir noch irgendwas, was wir pluggen wollen? Nö, ich glaube, wir sind durch. Haben wir noch irgendwelche Termine, die jetzt anstehen in den nächsten Wochen? Ja, also es ist natürlich immer am zweiten Donnerstag im Monat der Monero-Stammtisch in Berlin. Ich bin da auch immer am Start. Das ist dann dieses Mal der 10. Mai, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder 11. Nee, 10. Okay. Ist ja auch dieses Mal ein Feiertag, also kommen vielleicht ein paar mehr Leute. Und ansonsten. Wie groß ist der Stammtisch? Sehr unterschiedlich, aber meistens so relativ klein. 10 Leute vielleicht. Okay, ist ja schon was. Ja, und auch die Qualität an Leuten, die kommen, ist eigentlich immer ganz gut. Das heißt, man kann sich da auch Sachen erklären lassen. Manchmal kann man traden. Das heißt, es gibt so einen kleinen Satoshi Square und ja. Und das Essen im Room 77 kann man natürlich auch mit Monero bezahlen. Hat der denn jetzt so einen richtigen Point of Sale da? Also ja. Irgendwie mit so einem Tablet? Da genau. Hat? Ja, okay. Schöne Sache. Also ich weiß, das wurde mal irgendwann im Reddit angekündigt, dass der da groß neu eröffnet werden sollte, dieser Point of Sale. Und da gab es dann aber irgendwie Schwierigkeiten am Tag der Eröffnung. Und ja, jetzt ist das wie irgendwie so nebenbei gelaufen. Mhm. Ja, also ich habe letztes Mal, glaube ich, meine Rechnung mit Monero bezahlt. Chillig, Mann. Ja, ich glaube, irgendwann müssen wir drei uns da mal treffen und ein Bierchen trinken. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Ja. Das erste Hörertreffen. genau, dann können wir eine Live aufzeichnen. Gut. Ja, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Lasst uns einen Kommentar auf der Folge da. Unsere Website findet ihr natürlich unter moneromumble.de. Und ja, wir haben eine Spendenadresse. Wir freuen uns immer, wenn uns Leute etwas spenden. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao. Bis demnächst, tschüss.